Konstanz ist eine geile Stadt, denn dort lebt meine Frau. Sie kommt aus Dresden, das interessiert hier keine Sau. Ich komm aus dem Norden und Stefan ist von hier. Konstanz ist eine geile Stadt, drum bleiben wir für immer hier. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, da grüßt mich jeder nett. Konstanz ist eine Kleinstadt, da find ich mich zurecht. Doch sitz ich in der Kneipe, dann bleib ich ganz allein. Denn die Konstanzer wollen immer nur. Und dass ich sein. Konstanz ist ne geile Stadt, denn dort lebt meine Frau. Sie kommt aus Dresden, das interessiert hier keine Sau. Ich komm aus dem Norden und Stefan ist von hier. Konstanz ist ne geile Stadt, drum bleiben wir für immer hier. Die Schweizer rasen durch die Straßen, sind rücksichtslos im Verkehr. 100.000 gibt es schon und es werden immer mehr. Die blockieren die Parkhäuser und sind niemals stumm. Sie haben halt viele Euroscheine, drum nehmen wir es ihnen. Niemals krumm. Konstanz ist eine geile Stadt, denn dort lebt meine Frau. Sie kommt aus Dresden, das interessiert hier keine Sau. Ich komme aus dem Norden und Stefan ist von hier. Konstanz ist eine geile Stadt, drum bleiben wir für immer hier. Konstanz hat den Bodensee, das Münster und den Rhein. Dort springen wir im Sommer ganz fröhlich nackig rein. Konstanz hat ne Brauerei, das Bier ist gar nicht so schlecht. Doch im Puff, da kostet 10 Euro, das finden wir hier ungerecht. Konstanz ist ne geile Stadt, denn dort lebt meine Frau. Die kommt aus Dresden, das interessiert hier keine Sau. Ich komme aus dem Norden und Stefan ist von hier. Konstanz ist ne geile Stadt, drum bleiben wir für immer. Immer hier.